Zum 25. Jahrestag der Ernennung des Genossen Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, zum 5. Jahrestag der Ernennung des Genossen Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und zum 99. Geburtstag der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk fanden in Bulgarien, der Schweiz, Schweden und Tansania Festtreffen, Seminar, Vortrag, Bücher- und Fotoausstellung und Filmvorführung statt. An der Stirnseite der Veranstaltungsplätze waren die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und das Kunstwerk, auf dem sie zusammen sind, angebracht. Zu sehen waren auch die Fotos über das edle revolutionäre Leben von Kim Il-sung und Kim Jong-il und über ihre unvergänglichen Verdienste, sowie die Fotos über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un. Zur Schau gestellt waren die unvergänglichen klassischen Werke von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, die Bücher und Fotos über die rühmenswerten Erfolge des koreanischen Volkes beim Aufbau einer Wirtschaftsnation. Bei Filmvorführungen wurden die koreanischen Filme über die Verdienste von Kim Jong-un gezeigt, die Würde und Stärke des Südkorea vor aller Welt demonstriert und die Volksarmee zur Verteidigerin des Vaterlandes und Schöpferin des Glücks des Volkes entwickelt zu haben. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil. Auf den Veranstaltungen in Bulgarien, der Schweiz und Schweden wurden die Glückwunschtelegramme an Marschall Kim Jong-un angenommen.